Praise the Lord. Amen. The Lord is so great. Amen. It's already on. Papa have on it. Okay. Okay. Yeah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We are going to continue with the message on fasting. Es geht weiter mit der Botschaft über das Fasten. But there are some things that the Lord woke me up with today. Es gibt einige Dinge, womit der Herr mich aufgeweckt hat heute. He revealed some to me yesterday. Er hat mir einiges gestern offenbart. And he woke me up with some today. Und mit anderem hat er mich aufgeweckt heute. I'll quickly go through them, then we'll now go to that of Sunday and quickly complete it, if possible. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, your child will not fast to beg before you give him food. Dein Kind will nicht fasten, damit es endlich Essen von dir bekommt. Amen. Amen. You know, our children will not fast. Unsere Kinder keep on begging us. Und müssen uns nicht anbetteln. For us to give them anything. Damit sie was bekommen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if winter is coming, wenn der Winter kommt, you know, the children might not even know that they need a jacket. Wissen die Kinder vielleicht nicht mal, dass sie eine Jacke brauchen? Or something that can keep them warm. Oder irgendwas, was sie warm halten kann. But the parents already know. Aber die Eltern wissen es schon. The children does not go into fasting. To fast, to make, to, so that their parents will buy them those things that they are in need of. Die Eltern, die Kinder müssen nicht ins Fasten reingehen, damit die Kinder ihnen eine Jacke kaufen, weil die Eltern wissen, was sie brauchen. Praise the Lord. Halleluja. He said, we that are, you know, man that is so wicked. Und wir, die wir als Menschen so bösartig sind, can love our children, wenn wir unsere Kinder lieben können, with the love we call love, mit der Liebe, die wir ja angeblich Liebe nennen, him, that is nature, is love. Was ist dann mit dem, dessen Natur Liebe ist, der Liebe sogar selbst ist? Amen. Amen. I will not want my children to fast and beg me for anything. Ich will nicht, dass meine Kinder fasten und für irgendwas Somebody betteln müssen. Get in it. Mhm. Amen. Amen. You know what the Lord keep away from you? It means das, it is not even good for you. Was der Herr von uns bewahrt, das bedeutet einfach nur, dass es nicht gut ist für uns. It means it's not your time. Das heißt, es ist noch nicht an der Zeit, es zu haben. Or it is not even good for you. Oder es ist noch nicht mal gut für dich. Amen. Amen. He never keeps anything good for away. Take anything good away from his children. Er würde seinen Kindern nichts Gutes vorenthalten. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We remain his babies forever. Wir bleiben seine Babys für immer. There is no I am already 18 years. Man kann nicht sagen, ich bin jetzt volljährig. Oh, I'm 21 years. Und ich bin jetzt 21 Jahre alt. Und ich kann das again, jetzt he never keep what he called good away from us. Nichts Gutes hält er uns vor. Amen. What he called good, was er gut nennt. He never keep what he called good away from us. Das, was er gut nennt, würde er uns nicht vorenthalten. Amen. Amen. I did not say what we call good. Ich habe nicht gesagt, das, was wir gut finden. Because what man call good, das, was der Mensch gut what findet, religion call good, was Religion gut they findet, are evil before God. Ist bösartig vor Gott. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. In Matthew 7, let us go to Matthew 7. Matthew 7. Matthew 7. Matthew 7. From verse 7. 7. He said, ask, and it shall be given unto you. And you shall ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Amen. Amen. He said we are to ask. Er hat gesagt, wir sollen bitten. Ask for what he desires for you. Nach dem bitten, was er für uns möchte. Somebody getting it. Amen. It is not asking for death. Nicht um den Tod bitten. You know, we might be asking for death, not knowing that it's even death. Es kann sein, dass wir unwissend für den Tod bitten. Amen. Amen. We are asking for something that we believe is good. Wir bitten um etwas, was wir meinen, not knowing that it is a serpent. Und wir wissen gar nicht, dass es eine Schlange ist. Somebody getting it. Amen. Amen. We are begging for fish. Du bittest um einen Fisch. No, something that design, that is designed. You know, the outside is fish. Das Äußere ist ein Fisch. That is the inside is dead. Ist der Tod. Amen. Amen. He is the only one that can see the inside. Er ist der Einzige, der das Innere sehen kann. Yeah, he said we have to ask. Wir sollen bitten. We ask for what he desires for you. Aber nach dem bitten, was er für uns möchte. Because Satan also desires something for you. Der Teufel will auch etwas für dich. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In Matthew 6, verse 8. Matthäus 6, Vers 8. Matthew 6, 8. He said, be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things you have need of before you ask him. Is somebody getting something here? Hmm. He said, don't be like them. How they ask. So bitten, wie sie es tun. And what they ask. Und das bitten, was sie bitten. What they desire. Was sie sich wünschen. He said, your Father know what you are in need of. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr bittet. You know, Adam did not ask for a wife. Adam hat nicht um eine Frau gebeten. His father knows that it was time. Sein Vater wusste, dass es an der Zeit ist. Is somebody getting it? He did not ask for a wife. Er hat nicht um eine Frau gebeten. That I'm matured enough to have a wife. Dass er jetzt alt genug ist, eine Frau zu haben. Are you getting something here? He said, before you even ask, bevor he already fragst, know. Weiß er schon. Before Adam could even ask. Bevor Adam überhaupt bitten konnte. The Lord provided. He provided for him. Hat der Herr für ihn Is somebody gesorgt. Getting it? Mm. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He already know what you are, what he desire for you. Er weiß schon, was er sich für dich wünscht. And also in Matthew. In verse, let me see something here. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And from verse 8 of Matthew 6. Matthew 6, verse 8. He says, for everyone that asketh, receive it. Well, Matthew 6. Matthew, let me see where I will. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, Matthew 6. Then from verse 8. Matthew 6, verse 8. Let's read from 7. Amen. It says, but when you pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things you have need of before you ask him. Verse 9. After this manner, therefore, pray ye. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We are to know how to fasten our doubt, unbelief, and fear. Wir sollten wissen, wie wir unseren Unglauben fasten, unsere Ängste und unsere Zweifel fasten. Amen. Amen. If there is any asking. Anything we are to ask. Wenn es etwas gibt, worum wir bitten wollen. Let it be what he desires for us. Sollte es das sein, was er sich für uns wünscht. Praise the Lord. Hallelujah. Again, know how to fast in your unbelief, doubt and fear. Wisse, wie du deinen Unglauben und deine Zweifel fastest. You know, through our asking, we feed our unbelief, fear and doubt. Durch unser Bitten füttern wir unseren Unglauben. Through our begging, durch unser Betteln, we feed our unbelief. Füttern wir unseren Unglauben. Because we don't even know if he is going to give us. If we are holy enough. Wir wissen nicht, ob wir heilig genug sind, ob wir es, amen, um es zu empfangen. You know what you already have. Das, was du schon you hast. You will not doubt if you are going to have it. Wirst du nicht anzweifeln. But if you are going to get it from somebody. Wenn du es bekommen wirst. You are going to doubt if he will give it to you at all. Wirst du zweifeln können, ob er dir diese Sache überhaupt geben wird. Whatever you are asking. Das, worum du bittest. You believe you don't have it or you don't have it yet. Du glaubst, dass du es noch nicht hast. That's why you are asking. Deswegen bittest du to ja, have it. Um es zu haben. Is somebody getting it? And through our asking. Und durch unser Bitten. We feed our doubt. Füttern wir unseren Unglauben. You know, as you fast your doubt, you also feed your doubt. Weil genauso wie wir unsere Zweifel fasten können, können wir auch unsere Zweifel füttern. As you feed your fear, that's how you fast your fear. Genauso wie du deine Ängste fasten kannst, kannst du auch deine Ängste füttern. So also is your unbelief. Und das gleiche geht auch für den Unglauben. I am a citizen of heaven. Ich bin ein Bürger des Himmels. Amen. Amen. That is what the Bible says. Das sagt Bibel. And that is what we believe. Und das glauben wir. We are more of the citizen of heaven, more than any citizen, any country here on earth. Wir sind mehr Bürger des Himmels als Bürger dieser Erde. You know, go to Colossians 1. Kolosser 1. Praise the Lord. Hallelujah. I am a citizen of heaven. Bin ein Bewohner des Himmels. If you are a child of God, wenn du ein Kind Gottes bist, you are a citizen of heaven. Bist ein Bürger des Himmels. Not a member, but a citizen. Nicht ein Mitglied, sondern ein Bürger. And that's why in the church we don't see one another as a member. Sehen wir uns nicht als Mitglieder. Somebody getting it? We are citizens. Sondern Bürger. A country does not have member. Ein Land hat keine Mitglieder. A kingdom does not have members. Ein Königreich hat keine Mitglieder. Kingdom have cities. Ein Königreich hat Bürger. We have been translated into the kingdom of Jesus. Wir wurden versetzt in das Königreich von Jesus Christus. You know, we are not translated into a club. Wir sind nicht in einen Verein versetzt worden. Is somebody getting it? Mm-hmm. A club, you know, club have members. Weil ein Verein hat zum Beispiel Mitglieder. A country has cities. Aber ein Land hat Bürger und nicht Mitglieder. The kingdom of Christ, kingdom of God, das Königreich is a citizenship. Gottes ist eine Bürgerschaft and not a membership. Und nicht eine Mitgliedschaft. Amen. And that's why you learn not to see one another as a member, deswegen but as a lernen a wir einander nicht als Mitglieder zu sehen, sondern als Bürger. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Colossians 1, verse 12 and 13. Kolosser 1, 12 und 13. He said, give thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Who hath delivered us, verse 13, from 13. The power of darkness. The natural world is full of darkness. Die natürliche Welt ist voll von Dunkelheit. It is being controlled by Satan. Sie wird kontrolliert vom Teufel. God gave it to man. Gott hat das den Menschen übergeben. And man gave the natural world to Satan. Und der Mensch hat diese Kraft dem Teufel übergeben. Amen. He said, who hath delivered us? You know, you need deliverance. Du brauchst Erlösung. You need to be delivered out of the natural world. Du musst errettet werden aus der natürlichen Welt. It's full of darkness. Weil sie voll von Dunkelheit ist. It's full of pain. Voll von Schmerz. It's full of headache. Voll von Kopfschmerzen. It's full of sicknesses and diseases. Voll von Krankheiten. It is full of death. Voll von Tod. Is somebody getting it? Amen. Amen. You need deliverance. You need to be delivered Errettung. Out of it. Raus daraus. Amen. He said, who have delivered us from the power of darkness and have translated us into the kingdom of his dear son. A kingdom is not a club. Ein Königreich ist kein Verein. Is somebody getting it? A kingdom is a country. Ein Königreich ist ein Land. And you only have cities in there. Du hast dort nur Bürger. And not a member. Und nicht there is there's nothing there's nothing like you know a member of my country. Kannst sagen, es ist ein Bürger von meinem Land. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. I am a citizen of heaven. Ich bin ein Bürger. Let it sink into you. Und das sollte bei uns ankommen. Jesus said you are in this world. Jesus sagt, wir sind auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Because you are a citizen. Weil wir ein Bürger des Himmels sind. Praise the Lord. Halleluja. I am more of a citizen of heaven, more than any country here on earth. Und ich gehöre als Bürger mehr zum Himmel als zu irgendeinem anderen Land hier auf Erden. Whatever happened to my country, you know, to any country here on earth is not my business. Ja, was irgendeinem Land auf dieser Welt hier passiert, das ist nicht meine Sache. And I don't allow it to bother me. Und sollte mich nicht beschäftigen. Because that is not where I am from. Weil das nicht meine Heimat ist. I am from another country. Meine Heimat ist ein anderes Heavenly Land. Country. Ein himmlisches is Land. Somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. You know, some days ago we heard that, you know, something, you know, somebody hates Nigeria. Vor ein paar Tagen haben wir gehört, dass ein bestimmter Politiker Nigerianer hasst. And you know, if you are of the citizen of Nigeria, can provoke you. Wenn du ein Nigerianer bist, würde dich das vielleicht provozieren. But if you don't belong there, aber wenn du nicht dahin gehörst, you know, it doesn't matter. Das ist egal für dich. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You better accept that of Christ. Akzeptiere lieber das von Christus. Because Satan will design things to provoke you. Für Dinge bringen, um dich zu provozieren. To steal your joy, your deine peace. Freude und deinen Frieden zu stehlen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. A lot of us, you know, today, you know, in the natural man, they don't like what is happening in their country. Der natürliche Mensch mag es nicht, was in seinem Land passiert. And it's bothering them so much. Und es beschäftigt sie so stark. And they talk about it. Sie sprechen darüber. I'm not there. Aber das ist nicht meine Because Sache. I don't belong there weil any ich gehöre nicht mehr dahin. If we were, you know, as a German citizen, it doesn't bother me what happened here. Als ein deutscher Bürger, das bewegt mich, was hier vorgeht, was hier passiert. I'm after heaven. Ich bin hinter dem Himmel. Yeah, I belong. Wo ich hingehöre. Amen. Amen. That is where my, you know, that is where my, that is my source. Das ist meine Quelle. Is somebody going to hear me? That is my source. Das ist meine Quelle. That is where my heart is. Das ist mein Herz. It's, the Bible says, where your treasure is, your heart will be there. Dort, wo dein Herz ist, das ist auch dein Schatz. We know what is happening everywhere today. Wir wissen, was in der Welt vorgeht. Know what is happening in China. In China. You know what is, you know, all these death and diseases, you know, virus. Diese Krankheiten. Everywhere. Überall. It's not in my you can only see it here. Hier sehen wir das. But not in my kingdom. Aber nicht meine Königreich. Is somebody getting it? Amen. You better know where you belong to. Wiss lieber, wohin du gehörst. Where Satan cannot touch. Wo der Teufel nicht angreifen kann. Is somebody getting it? If your focus is off here. Wenn dein Fokus von hier. And what belongs to here will come to you. Wird das, was auch hier what Satan throws at people here will come to you. Auch dich kommen, obwohl du wiedergeboren bist. Learn to depend on heaven. Lerne dich auf den Himmel zu verlassen. The Bible said everything there reserved for us there. Die Bibel sagt, alles ist für uns dort reserviert. Amen. Amen. You learn to be there. Lerne dort zu sein. Learn you allow your heart to be there. Lass zu, dass dein Herz dort ist. Somebody get in it. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. I am a citizen. Ich bin ein of heaven. Bürger des Himmels. Amen. Amen. I don't know where you are, where you believe you belong to. Ich weiß nicht, wo du meinst, hinzugehören. I would love to hear you say the same thing that I say. Aber ich möchte, dass ihr das Gleiche sagen könnt. That you are a citizen of heaven. Dass du ein Bürger des Himmels bist. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If anyone like Nigeria or not. Ob jemand Nigeria hasst oder liebt. This is not my business. Das ist nicht meine Sache. Because I don't belong there. Weil ich nicht dorthin gehöre. I don't belong to any Africa country. Ich gehöre nicht zu irgendeinem afrikanischen Land. I don't belong to a, you know, German country here. Oder zu irgendeinem Amen. Anderen Land. I belong to heavenly country. Ich gehöre zum Himmel. I have been translated into the kingdom of heaven. Ich wurde versetzt in das Königreich des Himmels. And that is what the Bible und das sagt mir die Bibel. And that's what I believe. Und das glaube ich. And you know what happened here? Was hier passiert? It's not even my business. Ist nicht meine Sache. We are to allow our focus to zulassen, be down from this very place. We are the Lord want us to be. Da wo der Herr uns haben möchte. Praise the Lord. Halleluja. It is through fasting we renew our mind. Durch das Fasten erneuern wir unsere Gedanken. Amen. Amen. We renew our mind through what Christ called fasting. Wir erneuern unsere Gedanken durch das, was Christus Fasten nennt. Religion called fasting. Nicht das, was Religion Fasten nennt. Not what man called fasting. Nicht was der Mensch Fasten nennt. You know, when anybody talk about fasting, people their mind just go to food. Wenn jemand über Fasten spricht, denkt man direkt an Essen. In Christ's world is not about food. Aber in der Welt von Christus geht es nicht um Essen. Praise the Lord. Halleluja. It's about the spirit. Es geht um den Geist. Amen. Are you getting it? He said the flesh profited nothing. Denn das Fleisch nützt nichts. You know, food profited nothing. Es nützt nichts. Amen. Amen. He said the word that I speak unto you, they are spirit, they are life. Die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. It is through fasting we renew our mind. Durch das Fasten erneuern wir unsere Gedanken. What Christ called fasting. Aber das, was Christus Fasten nennt. All I need to do is allow the Holy Spirit to remind me where I belong. Was ich tun muss, ist zulassen, dass der Heilige Geist mich daran erinnert, wohin ich gehöre. Amen. Amen. You know, if anything is happening. Wenn etwas passiert. If you are hearing any news. Neue Nachrichten. If you are seeing things that you don't. That you know, you can see that they are ugly. Die hässlich sind. Amen. Amen. You know, allow the Holy Spirit to remind you of where du you are from. Der Heilige Geist sich daran erinnert, wo du that you don't belong here, you belong dass there. Du nicht hier hingehörst, that is your job. Das ist deine Freude. Is somebody getting it? That is how to fast your unbelief. So fast your, that is how to fast your doubt. Unsere Zweifel. That is how to fast your fear. Unsere Ängste. Is somebody getting it? Amen. Amen. There's fear everywhere today. Überall herrscht Angst. If you are not afraid, you are not paying attention. Wenn du keine Angst hast, dann hörst du nicht zu. More than 2,000 people already dead. Mehr als 2019 sind schon tot. Virus, wegen diesem Virus, der da draußen rumlungert. Just how many months or how many weeks now? Amen. Amen. And more people every day is increasing. Und mehr uns werden immer mehr jeden Tag. If you are not afraid, du keine Angst hast, you are not paying attention. Dann hörst du anscheinend nicht that zu. That you allow the Holy Ghost to remind you. Aber du musst zulassen, that you don't belong there. Erinnert, dass du nicht dorthin gehörst. You don't belong here. Du gehörst nicht dorthin. It only comes to those that belong here. Es kommt nur if zu you denen, are die of gehören. Heaven, wenn du vom Himmel bist. There is no sicknesses and diseases in heaven. Da gibt es keine. There is no virus in heaven. Da gibt es kein Virus im Himmel. We are citizens of heaven. Wir sind Botschafter. If you belong to Christ, wenn wir zu Christus you allow Christ to be in you, wenn wir zulassen, dass Christus and in uns you ist, to be in Christ, und dass Christ und du is in Christus somebody bist. Getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. Yes, right. Kannst du noch mal erklären, wie das Fasten und Gedankenerneuerung zusammenhängt? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You will see it later. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If the doctor's report says I'm going to die, wenn der Arztbericht sagt, dass ich sterben werde, that's what I'm going to say now. Amen. Amen. And Christ, the truth. Und Christus. I know what Christ is saying to me. Der die Wahrheit ist. That he abolished death. Mir gesagt hat, dass er den Tod beseitigt hat. Amen. Amen. That he abolished death. Dass er den Tod beseitigt he paid hat. The price of death. Dass er den Preis für he den Tod bezahlt hat. Sin. Dass er zur Sünde wurde. So that death can kill him. Damit der Tod so that I'm not free from death. That death has no power to kill me. Tötet, damit der Tod und mich nicht mehr bekommt. You know, there's a doctor's report. Da ist ein Arztbericht. And there is Christ's report. Und es gibt einen Bericht von that Christus. Says he abolished death. Der sagt, er hat den Tod Amen. Besiegt. Praise the Lord. Halleluja. How you fast, Christ fasting. So fasten wir in Christus. It's allow the Holy Spirit to remind you of Christ. Zulassen, dass der Heilige Geist uns an Christus erinnert. His promises for you. Seine Versprechen His words for you. Seine Worte an uns. His truth for you. Seine Worte an uns. Seine Wahrheit an uns. For you. Alles, was er für uns gebracht hat. Praise the Lord. Halleluja. You have a choice. Du hast eine Wahl. To choose the doctor's report. Für das zu entscheiden, was der Arzt sagt, oder das, was Christus sagt. You know, in Number 12, in or number, let me say Number 13, because it started from 12, 13. 4. Mose 13. You know, I have to choose. Ich muss mich entscheiden, who to believe. Wem ich glaube. I have to choose who to meditate on. Über wen ich nachsinne. Who I have to choose. Ich muss mich entscheiden, to believe Christ's report, or you know, our doctor's report. Ob ich das glaube, was Jesus Christus sagt, oder das, was der Arzt sagt. Believe in Christ's report. An das glauben, was Jesus sagt. Fasting my unbelief. Das, somebody getting it. Somit faste ich mein Unglauben. Fasting my doubt. So fasting my fear. Meine Zweifel und meine Ängste. The more I believe Christ. Umso mehr ich Christus glaube. The more I believe His report. Umso mehr glaube ich seinem Bericht. The more I believe the truth. Umso mehr ich der Wahrheit glaube. The more I fast in my fear. Umso mehr faste ich meine Ängste. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. You know, in Matthew 11. In Matthäus 11. Christ says something here. Go to Matthew 11. Matthäus 11. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Matthew 11. You know, if you are of Christ's kingdom, wenn du zum Königreich von Christus gehörst, the natural world does not control you. Kontrolliert dich die natürliche Welt nicht. What control them? What dictates your life? Does das, was ihr Leben bestimmt, bestimmt nicht unser Leben. You no longer have the natural life. Wir haben nicht mehr das natürliche Leben. Your natural life is being dictated by Satan. Denn unser natürliches Leben wurde vom Teufel bestimmt. It has been, it has been dictated by what you see, the five senses. Es wird durch das bestimmt, was wir sehen, die fünf Sinne. With age, with time. Mit der Zeit und unserem Alter. Amen. You know, once it comes to Christ's world. Aber wenn es um Christus geht. You know, what dictates life in the natural world cannot dictate life there. Kann das, was das Leben in der natürlichen Welt bestimmt, nicht unser Leben in Christus bestimmen? And we don't take decisions based on the natural world. Und wir treffen keine Entscheidungen nach dieser Welt. We don't take decisions based on what we feel, see, feel and you know the five senses. Und nach dem, was wir fühlen oder sehen. Oh, I see my age going on. Oder wegen unserem Alter. I'm older than what you know. I cannot achieve it any longer because of my age. Dies und jenes nicht mehr machen wegen dem Alter. That should not come from any child of God. Das sollte nicht die Einstellung von einem Kind Gottes sein. You know, in the natural world, in the natural world is true. Stimmt das? Age matters. Ist Alter eine wichtige Sache? Amen. Last 10 goes on, you can see that you know you are no longer needed in a place because of your age, because of the time. In einigen Bereichen bist du nicht mehr gewollt oder nicht mehr gefragt wegen deinem Alter. But wherever you are, aber egal, wo if du bist, you belong to Christ, wenn du zu Christus gehörst, you don't see what you, they see. Siehst du nicht das, was you sie sehen. What dictates your life, dictates your life. Du lässt nicht zu, dass das, was ihr Leben bestimmt, you don't take decision how they take decision. Du triffst keine Entscheidung wie sie. You allow the Holy Spirit to help to take decision. Dass der Heilige Geist Entscheidung to guide you. Dich führt. Is somebody getting it? You know, if others are getting out of something because of their age. Wenn andere langsam sich von, austreten wegen ihrem Alter. You don't do that. Tun wir das nicht. Why? Because you don't belong to where they belong. Wir gehören nicht dorthin, wo sie hingehören. What controls your life is different from what controls your life. Ist anders als das, was dein Leben kontrolliert. Jesus called your father the devil. Jesus nennt ihren Vater den Teufel. You know your father is the Almighty God. Aber dein Vater ist der allmächtige Gott. Praise the Lord. Halleluja. You know, things are impossible. Es sind die Sachen unmöglich. You cannot even see him. Kannst du nicht sehen. Is somebody getting it? Amen. Sometimes we don't even want you to get to that impossibility. Aber manchmal willst du gar nicht, dass es so weit kommt. We don't allow you to get there. Wir wollen nicht, dass es so weit kommt. We have been threatened, or we have been guided by what guided. Wir fühlen uns bedroht und lassen uns von dem leiten, wovon sie sich leiten lassen. Somebody getting it. Und geben dann auf. Praise the Lord. Halleluja. Know where you are coming from. Wisst du, woher du kommst? Know where you are coming from. Wisst du, woher du kommst? And don't harden your heart. Und verhärte dein Herz nicht. Allow Christ to penetrate your heart. Lass zu, dass Jesus dein Herz durchdringt. Das ist Amen. Praise the Lord. Wohl. In Matthew 11. Matthäus 11. Vers 12. Matthäus 11, Vers 12. He said, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffer violence, and the violent take it by force. He said, the more things get harder, the more umso schwieriger die Sachen werden, umso mehr hast du den Sieg. The more you are to believe, umso mehr hast du glauben, dass du den Sieg hast. Somebody get in. The more the fire get hotter, the umso more you know Feuer that wird, it's cold. Umso mehr solltest du wissen, dass es kälter wird. Don't allow that fire to threaten you. Lass nicht zu, dass dieses Feuer dir Angst macht. Don't allow that problem to threaten you. Das Problem dir Angst macht. No matter how close it is to you. Egal wie nah es ist. The three Hebrew boys, they were thrown into fire. Die drei Hebräischen Jungs, sie waren im Feuer. Praise the Lord. Halleluja. You know, we always want to play safe. Wir wollen immer auf Nummer sicher gehen. Let it be hotter. Aber lass zu, dass es don't be afraid brenzlicher wird. Hab keine Angst vor dem, was don't kommt. Allow what is coming lass nicht jetzt das, was kommt, dir Angst machen. For God children to be afraid of the future. Kinder Gottes Angst haben vor der Zukunft. You don't know who you are. Das heißt, wir wissen eben nicht, wer wir it sind. Means you don't know where you are coming wir wissen nicht, woher wir kommen. You don't know that you are a citizen. Wir wissen nicht, dass wir Bürger sind des Himmels. Amen. Amen. A lot are member that we are citizens. Viele sind Mitglieder, aber wir sind Bürger. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. The more things get harder. Umso schwieriger die Sachen werden. The more you meditate on him. Umso mehr sollten wir über the ihn more you believe him and never umso mehr doubt. Glauben wir ihn und zweifeln the nicht. Kingdom of heaven suffer violence and violence Königreich by Gottes wird, dem Königreich Gottes wird Gewalt angetan. That is getting harder does not mean. Wenn es schwieriger wird. It means you know does not mean it is over. Heißt nicht, dass es vorbei it ist. It is not mean that you are defeated. Heißt nicht, dass du besiegt it only bist. It only mean that you are heißt about to give birth. That you have been pregnant. Dass du schwanger warst. Und das Kind bald kommt. Praise the Lord. Halleluja. It means something. You know, like a man of God, he said it's he doesn't like when things are so normal. Mein Gott hat mal gesagt, dass er es nicht mag, wenn Dinge normal sind in seinem Leben. He said he always loved to see things that is getting to extreme, that is it's almost going to kill you. Er liebt es, wenn Dinge brenzlig sind, wenn es kurz vor knapp ist. Amen. Wenn man Jesus braucht. He said, because you become, you know. He said he doesn't love when things are normal. Er mag es nicht, wenn Dinge normal sind, amen. Normal verlaufen. He said it's boring. Das ist langweilig. He said it's so interesting to see that you know for you don't remember that this is a great testimony coming out. Es ist interessant, man in einem Zeugnis merkt, dass das ein Zeugnis ist. You know the more time it takes. Umso mehr Zeit es kostet. You know time is going. Umso mehr Zeit vergeht. You know the older you are. Umso älter wir werden, umso größer I don't know if somebody is getting it. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The harder it is, so the greater the testimony. Umso größer das Zeugnis. You know, we want it to be so soft. Wir wollen, dass es einfach ist. The kingdom of heaven suffer violence. Bei dem Königreich Gottes wird Gewalt angetan und die Gewalt reißt es an sich. The more it gets harder, umso schwieriger es wird, the more you believe umso mehr glauben wir ihm. The more you trust him, umso mehr vertrauen wir ihm doubt him. Und zweifeln nicht remember an ihm. Abraham. Erinnert euch an Abraham. Remember all the people, you know, just name them. There are so many in the Bible. So viele Leute Daniel. Look at, you know, just look at, amen. Amen. Impossible, you know. No more hope. In hoffnungslosen Situationen. No more hope. Nothing to hope for. In hoffnungslosen Situationen. Nothing to hope for. You know, sometimes you still have hope. Hoffen kann. Manchmal when hat man there Hoffnung. Is nothing to hope aber wenn es keine Hoffnung mehr gibt. It's so wonderful. Ist das amen. Wundervoll. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The Holy Ghost help us in our fasting. Der Heilige Geist hilft uns in unserem Fasten. Like the father of that child. said, wie der Vater in Mark 9:23, I believe, help my unbelief. Von diesem Kind gesagt hat, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Somebody got in it. Amen. I believe. Ich glaube. Let's go there. Mark 9. Markus 9. Mark 9:23, sorry. 23. Praise the Lord. Hallelujah. For you to understand it better, 22 and 23. 22 und 23. From 21, sorry. And he asked his father, that Jesus asked his father. Jesus hat seinen Vater gefragt. How long is it ago since this came unto him? And he said, of a child. And oft time it hath cast him into the fire and into the waters to destroy him. But if thou canst do anything, have compassion on us and help us. We have a helper today. Wir haben einen Helfer heute. The Holy Ghost. Der Heilige Geist. Amen. Amen. Jesus said unto him, if thou can believe, all things are possible to him that believe. All things are possible to him that believe it. Möglich, der glaubt. And straight away the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help thou my unbelief. Praise the Lord. Hallelujah. We need the Holy Ghost to help us in our unbelief. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns hilft in unserem Unglauben. To help us to fast our unbelief. Der uns hilft, unseren Unglauben loszuwerden. Amen. Amen. We don't feed our unbelief. Wir füttern nicht unseren Unglauben. Amen. Amen. You know what you see, what you hear, what you feel, we feed your unbelief. Wird unseren Unglauben füttern. The Lord wants you to fast it. Der Herr will, dass wir das fasten. By going to the truth. Indem wir zur Wahrheit gehen. And believe in Him. Und an ihn glauben. No matter the time. Egal wie viel Zeit es kostet. No matter how long, no matter what it takes. Egal wie lange es braucht oder wie Amen. Viel es kostet. Amen. Amen. Believe in. No matter the mockery that people are mocking you. Egal wie viel Leute über dich spotten. They might be making jest of you. Vielleicht macht man sich über dich lustig. Überall. They call your name, they laugh. Und belächeln dich wieder. Remember they love Jesus to scorn. Aber sie haben auch Jesus ausgelacht. Amen. Amen. That could not stop him. Aber es konnte ihn nicht aufhalten. Von dem Erfolg, that you already have. Den er schon hatte. Praise the Lord. Halleluja. Don't pay attention to that laughter. Wir sollten diesem Lachen keine Aufmerksamkeit Amen. Schenken. Amen. Don't pay attention to that gossip. Wir sollten diesem Lästereien keine Aufmerksamkeit Allow schenken. Focus to be Christ. Lass zu, dass dein Fokus auf Christus liegt. You know, be like that little boy David. Wie dieser kleine Junge wie David. That the senior brother that we are against. You know, what are you doing here? Seine älteren Brüder waren gegen ihn. You know, because you know he was able to say to you know to know he knows who he was. Aber er wusste, wer er ist. He know that the power of God is still existing. Er wusste, dass die Kraft Gottes existiert. And he dwell, he have it. Und dass er sie hat. And the Lord never he's always there. Und der Herr ist immer da. Amen. Amen. That is greater than whatever problem we are facing. Er ist größer als jedes Problem, was wir vor uns Even haben. Even though he was facing lion, he was able to defeat lion. Er war in der Lage, einen Löwen with his bare hand to mit bloßen Händen umzubringen. Amen. Amen. And now Goliath. Jetzt Goliath. Amen. Amen. You know everybody afraid of that problem. Problem. Nobody is not afraid of virus. Aber the natural man. Der natürliche everybody. Mensch, jeder ist, hat Angst vor you know, David did not have virus, but have Goliath. Aber David hatte nicht kein Virus, aber er hatte Goliath. But today you know what is outside wir wissen, was heute den it Menschen may not be Goliath, but Angst you macht. Know what it is. Heutzutage wissen wir, was vielen Menschen Angst yeah, macht. Your father is bigger than unser Vater ist größer als alles Amen. Andere. Amen. Don't be like David's brother. Sei nicht wie der Bruder be von like David. David. Sei wie David selbst. Amen. That's a who are you? Sag, wer bist du? You are no name. You are nobody. In the name of my father. Im Namen meines Vaters. That is a problem. Ich habe einen neuen Namen. And I know you have a name. Und ich weiß, dass du einen Namen hast. Und dieser Name is somebody getting it. Liegt da drunter. Praise the Lord. Ist dem untertan. Amen. He said, I believe, help my unbelief. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen. Amen. We need the Holy Ghost to help Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns hilft, Christ. Um an Christus zu glauben. Fasting, what your five senses call fail. Das Fasten, was unsere fünf Sinne Versagen nennen. Praise the Lord. Halleluja. Look at verse 20 of Mark 9. Markus 9, Vers 20. Verse 20 of Mark 9. And they brought him unto him. And when he saw him, straightway the spirit took him, and he fell on the ground and wallowed for me. When he saw Jesus, also Jesus sah, you know, something happened. Ist etwas passiert. Supposed to threaten Jesus. Was Jesus eigentlich hätte Angst machen müssen. Today it will threaten us. Heute würde es uns Angst machen. Amen. Allow the Holy Ghost to help you. Der Heilige Geist dir in hilft, what you see. In dem, was du siehst. Amen. Amen. To fast in whatever you see naturally. Das zu fasten, was du auf natürliche Weise siehst. Amen. That you see it as nothing. Dass du es als nichts siehst. Are you getting it? Ja. Fasting, what five senses call fail. Das Fasten, was die fünf Sinne versagen nennen. Yeah, you know, that this child fell. You know, and when he saw him, straightway the spirit took him, and he fell on the ground and wallowed for me. You know, this would threaten the disciple. Das würde die Jünger, es würde ihnen Angst machen. Amen. Amen. The first prayer for that child, and there was no result. There was no Christ result. Die haben erstmal für das Kind gebetet und es ist nichts passiert. Amen. Amen. You know, something like that can threaten you and say, what is that? Das kann dir Angst machen, sagen, was passiert jetzt hier? Was sollen wir jetzt tun? Amen. What am I going to do? Was machen wir jetzt? Amen. Fast what our five senses call death. Das Fast, was unsere fünf Sinne tot nennen. Amen. Amen. You know, allow the Holy Ghost to help you. Zulass, to fast dass der Heilige five Geist senses call death. Uns hilft, Look das at zu fasten. 25 and 26 of the same chapter. Amen. Amen. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, that dumb and deaf spirit. You know, you speak to the spirit. 25. Du sprichst zu dem Geist und erzählst dich Gott über den Geist. So beten wir. Amen. So many, you know, we have been taught wrongly how to pray. Uns wurde fälschlicherweise gezeigt, wie wir beten. Amen. Always telling God to do something. Indem wir Gott immer gesagt haben, was er You know, through the Old Testament. Durch das Alte Testament. Amen. You know, this Old Testament, they cannot speak directly to the Spirit. Im Alten Testament konnten sie nicht direkt zu dem Geist sprechen. Keiner hatte diese Autorität. But now Jesus has given us Aber jetzt hat uns Jesus diese Autorität und Kraft gegeben, in der Lage zu sein, zu diesem Geist zu sprechen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You don't tell God about the problem. Du erzählst Gott nicht über das you Problem. Speak to the mountain. Du sprichst zu dem Berg. Jesus said, if you Jesus sagt, whatever you speak to the mountain, was immer du zum Berg sprichst, er wird dir gehorchen. He did not tell you to tell God about the mountain. Hat nicht gesagt, du sollst Gott über den God Berg already erzählen, know about the mountain. Denn Gott kennt das Problem you schon. Speak to the problem. Du sprichst zu dem Problem. And tell it what it will und sag, what we are to go. Was dann passieren soll. To become of it. Was daraus werden soll. Somebody get in. Praise the Lord. Hallelujah. When Jesus, verse 25 again, when Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Daddy, thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him and enter no more into him. Learn how to pray. Lerne, wie man betet. It's very, very important. Das ist hergestellt. Your prayer will also give you results. Ein Gebet wird dir Ergebnisse geben. If you tell God about the problem, wenn du Gott immer wieder über das Problem erzählst, dann wirst du keine Ergebnisse sehen. God is not your problem. Weil Gott ist nicht das Problem. You speak to your problem. Du sprichst zu dem Problem. Your problem will obey. Und das Problem wird dir gehorchen. Somebody get in it. Amen. And the Spirit cried. And rent him sore. And came out of him. And he was as one dead, in so much that many said he is dead. Do you see something in there? You allowed the Holy Spirit to help you to fast walk the five senses called death. Es hilft, das zu fasten, was die fünf Sinne tun nennen. That you never see it dead. You see it sleeping. Dass wir Dinge nicht tot sehen, sondern schlafen. Amen. Schlafen like Jairus' daughter. Amen. Wie Jairus' Tochter. They said he was, the daughter was dead. Sie haben gesagt, dass die Tochter tot ist. Like Jesus said he Jesus was sleeping. Hat gesagt, sie schläft. You know, he trained the five senses. He's so trained. Die fünf Sinne sind so trainiert. Amen. Amen. That you know, you know. You bring it under the truth. Du musst es unter die Wahrheit bringen. Allow the truth to control your five senses. Zulassen, dass die Wahrheit deine fünf Sinne kontrollieren. What you see, what you feel, what you taste, what you smell. Und nicht das, was du siehst. Amen. What you hear. Was wir hören. Praise the Lord. Halleluja. We really need the Holy Spirit. Wir brauchen den Heiligen Geist. Amen. Amen. That's why Jesus said in John 16. Jesus said, until the Spirit Johannes 16, of truth come, wenn der Geist der Wahrheit kommt, we cannot fast in the true fasting. We cannot fast the true fasting. Können wir auch das wahre Fasten durchführen? Amen. Amen. We cannot. You know, we will fast like the hidden. We will fast like the the disciples of John. Und wenn wir so fasten wie die Jünger von Johannes. We will fast like the Jews. Und wie die Juden fasten. The natural Jews. Die natürlichen Juden. Amen. Amen. We will fast like, you know, we will fast like, you know, like the natural people. Wie die natürlichen Menschen. What the natural call fasting. Das natürliche Mensch fasten. What fast five senses we call fasting. Was die fünf Sinne fasten nennen. You know, you need the Holy Ghost to help you Geist, to know der hilft, what true fasting was wahre Fasten wirklich bedeutet. No amount of fasting, natural fasting can change your spirit. Keine, egal wie lange du fastest, es wird deinen Geist nicht ändern. It cannot change your soul. Es kann deine Seele nicht ändern. You know, the Jews, they dot all the eyes. Die Juden, sie tun alles. And they cross all the teeth. All the teeth. They cross all the teeth. Sie tun alles. You know, they try to obey everything. Sie versuchen alles zu befolgen. But your heart. Aber ihr Herz. You know, what is outside cannot control the heart. Das, was außen ist, kann das Herz it's kontrollieren. Only the spirit that oder der Geist control the heart. Kann das Herz kontrollieren. Amen. Amen. Yeah. That can change the heart. Kann das Herz verändern. The spirit, soul, and body. Körper, Geist und Seele. Praise the Lord. Halleluja. First, what five senses call, it is over. Give up. Das Fasten, was die fünf Sinne versagen nennen. It is over, give up. Das Aufgeben. Don't give up on anything because of your age. Wir sollten nichts aufgeben wegen unserem Alter. Instead, submit to God. Stattdessen sollten wir submit to Christ. Let Christ be the reason you are giving up. Der Grund ist, weshalb wir aufgeben. Is somebody getting it? Don't give up anything because of the five senses. Amen. Amen. Because of your age, because of the time, because of what you see, your feeling. You know how, you know what you are hearing. Was du hörst. It's not working. You know, with your age, it's no longer working. Mit deinem Alter funktioniert es nicht. You don't depend on your age. Du verlässt dich auf dein Alter. You depend on Christ. Du verlässt dich auf Christus. The problem is, are you depending on Christ? Das Problem ist, verlässt du dich auf Christus? If you are depending on Christ, wenn du dich auf Christus your age bist, will be for your victory. Dann wird dein Alter sogar dir zugutekommen. Is somebody getting it? Your aid will turn to your victory. Wird dir sogar zugute kommen. It will not work against you. Es wird nicht gegen dich arbeiten, for you. Sondern für dich. Is somebody, are you getting it at all? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. Never consider what this world called fact. Wir sollten das nicht erachten, was diese Welt Tatsache nennt. No, it is a fact that you are getting old. Es ist eine Tatsache, dass du älter wirst. It is a fact that your age, you know, with your age you cannot continue. Dass mit deinem Alter nicht weiter. It's almost too late. Was ist schon zu spät? It is a fact. Es ist eine Tatsache. Never consider what they call their fact. Aber wir sollten nicht das erachten, was diese We Welt have erachtet. Our facts. Wir haben unsere Tatsachen. Which is the truth. Was ist die Wahrheit? Are you getting it at all? Praise the Lord. Hallelujah. I just pray that all this sink in into us. Amen. Ich bete, dass wir das alles verstehen. Yes, without Christ. Facts ohne Christus sind Tatsachen wichtig. But once he comes to Christ, mit Christus. Once he comes to God's children. Wenn es um Kinder Gottes facts geht, does not matter. Sind Tatsachen egal. You know, it was a fact that Jesus was having 2 fish and 5 loaves. Es war eine Tatsache, dass Jesus 2 Fische. Remember, that fact could not control him. Aber das konnte ihn nicht kontrollieren. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Fact does not belong to God's children. Tatsachen gehören uns Kindern Gottes nicht. The earlier you believe, the better for you. Umso schneller wir das glauben, umso besser für uns. Stop doubting him. Wir müssen aufhören, Gott anzuschauen. Unser Herz nicht verhärten. If he's going to stop, if you are going to stop anything, let it be the Lord that directs you to stop. Wenn irgendwas aufhören, dann sollte es der Herr sein. And not going by your 5 senses. Und nicht durch unsere 5 Sinne. And if he directs you to stop, wenn er uns leitet, he has something better for you. Dann wird er auch etwas Besseres haben für uns. You know, if you stop whatever, wenn wir etwas aufhören, for the flesh sake, in dem Fleisch, whatever, anywhere you are going, it's the flesh that is still directing you. Ist dann immer noch das Fleisch, and it's not dead all over. Das ist tot überall. Are you, praise the Lord. Hallelujah. It's not about stopping one and joining another. Es geht nicht darum, etwas aufzuhören und wieder was Neues anzufangen. It's not about stopping this and it's about where is the Lord. It's your focus. It's your focus Christ. Ist dein Fokus auf Christus. It's a problem you are be facing, you are going to face it somewhere else. Das Problem, was du hier hast, wird dir wieder da hinten wieder begegnen. Amen. The change. Allow Christ to be the change. Christus muss die Veränderung sein. Never consider what this world calls fact. Erachte nicht das, was diese Welt hat, sondern das, was der Himmel tatsächlich hat. Praise the Lord. Halleluja. Fast your 5 senses. Fast zu deine 5 Sinne. Fast what this world calls fast. Fast was diese Welt tatsächlich fast nennt. It. Amen. Don't see it. Sehe es nicht. Amen. Amen. Don't see what they consider. That you are fasting it. That's how you fast. Und so fastest du es. Amen. Amen. You never go there. You never allow it to be your business. Du lässt nicht zu, dass es deine you never allow it to occupy your mind. You never meditate on it. Dass du darüber nachsinnst. He said, meditate in my word. Wir sollen über sein Wort nachsinnen. In my truth, in seiner Wahrheit, Tag und Nacht. I'm not meditating on the problem, und nicht über das Problem nachsinnen, Tag und Nacht. Amen. Amen. In Romans 4. Römer 4. Let's go there. Romans 4. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 16. Römer 4, Vers 16. No, here I talked about Abraham a lot. Hier geht es viel um Abraham. Amen. Amen. He said, therefore, it is of faith that it might be by grace. To the end, the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. 17. As it is written, I have made thee a father of many nations, before him who he believed, even God who quickened the dead, and call out those things which be not as though they were. That's our word. Amen. Amen. What this word called nothing. Das, was diese Welt nichts nennt, ist etwas. Oh, Daddy. Verse 18. He said, who against hope believe in hope? Nothing to hope for. Es war hoffnungslos. Have all hope gone. Alle Hoffnung war weg. But he believed in hope. Aber er hat dennoch geglaubt. Because he have the Lord. Weil er den Herrn hat. If you have the Lord, the hope is never gone. Die Hoffnung ist vorbei. It's never over. Es ist niemals zu Ende mit der Hoffnung. Allow him to be your hope. Lass zu, dass er deine Hoffnung hat. Amen. Amen. Allow him to remain your hope. Lass zu, dass er deine Hoffnung bleibt. If everything fail, he never fail. Wenn alles zugrunde geht, somebody get er nicht. That he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall your seed be. Just 5 words. 5 Worte. That was, you know, just 5 words. Abraham believed it. Und er hat Abraham geglaubt. And he was able to make it. Und er hat es gepackt. We have millions of words today. Wir haben so viele Worte heute. But all we cannot believe. Und dennoch glauben wir nicht. Can you see why Abraham is called the father of faith? Und sehen, es hat Abraham, der Vater, only 5 words he believed hat er geglaubt, bis zum Ende. You have thousands, millions of words. Millionen von Worten. But you cannot believe. Aber wir glauben nicht. Keep on doubting. Wir zweifeln. Amen. Amen. About to help us to read verse 19. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog mit seinem Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. He refused to consider facts. Er hat sich geweigert, auf die Tatsachen zu gucken. He refused to consider the five senses. Er hat auf die 5 Sinne zu he schauen. Fasted the 5 senses. Er hat die 5 Sinne gefastet. Are you getting it, please? Mm. And being not weak in faith, he considered not his own body. Now then, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. Fasting. Allow the Holy Spirit to help you in your fasting. Lass zu, dass der Heilige Geist dir hilft in deinem Fasten. Believe the Lord. Dem Herrn zu glauben. You believe the truth. An die Wahrheit zu His glauben. His promises for you. Seine Versprechen für you dich. You know. Amen. Amen. Allow. Just believe that he is a faithful father. Einfach glauben, dass er ein treuer Vater ist. That heaven and earth will pass away. Das Himmel und Erde werden vorübergehen. But his own word will never pass. Aber sein eigenes Wort wird nicht his vorübergehen. Truth seine Wahrheit pass wird away. Nicht vorübergehen. He says his word, whatever he speaks, must accomplish what he sent it to do. Muss seinen Zweck erfüllen. That's the book of Isaiah. Das steht in Isaiah. Amen. Amen. Verse 20. 20. He staggered not at the promise of God. We have the same promises today. Wir haben die gleichen Versprechen heute. Don't stagger the promise. Wir sollten nicht daran zweifeln. It's a true unbelief. He never, you know, he fasted that unbelief. Er hat diesen Unglauben gefastet. But what's wrong with faith? If you fast your unbelief, wenn wir unseren Unglauben fasten, your faith will be strong. Unser Glauben auch stark sein. Cannot weaken your faith. Es kann deinen Glauben schwächen. Praise the Lord. Halleluja. What you see, what you your 5 senses, you know, if you das don't at last submit it to Christ, wenn wir diese 5 Sinne nicht dem Herrn übergeben, your unbelief, wird es deinen Unglauben füttern. Amen. Amen. And your unbelief will fight your und dein faith. Unglauben wird deinen Glauben angreifen. Praise the Lord. Halleluja. He staggered not at the promise of God. True unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. And being fully persuaded that what he has promised, he was able also to perform for so many years. So viele Jahre. Amen. Amen. When are you going to give up? Wann werden wir aufgeben? It's a question. Das ist eine Frage. To you. Für dich. When are you going to give up? Wann werden wir aufgeben? When are you going to say, I cannot continue anymore? Wann sagen wir, dass wir nicht mehr weitermachen können? That's not Abraham. Aber das diesen Tag after 20 something years, he still believed. Mehr als 20 Jahre hat er dann noch geglaubt. You know, for some of us, we can say 3 months. Für einige, wir können sagen 3 Monate. So, you know, a year. Oder ein Jahr können wir warten. 2 years, 3 years. 2, 3. But if it's getting to 5 years, 10 years. 10 Jahre. I tried. Ich habe mein Bestes gegeben. Es reicht jetzt. I've been fully persuaded. Allow the Holy Spirit to persuade you. Zulassen, dass der Heilige Geist dir hilft, dir stärkt. Mom, the Lord is not a man that should lie. Weil der Herr ist kein Mensch, der lügt. Amen. Amen. He's not a deceiver. Er ist kein Betrüger. Believe him. Glaube ihm. If it is getting worse, no, it's going to show his strength. Wenn es schlimmer wird, dann wisst ihr, dass er seine Kraft zeigt. Amen. Amen. He said what he had promised, he was able to perform. And therefore, it was imputed to him for righteousness. Darum wurde es ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Unsere Gerechtigkeit ist, dass wir an Christus glauben. Then he said in verse 23. Please help us to read verse 23. Er steht aber nicht allein um seinen Willen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist. Then 24. Sondern auch um unser Willen, dem es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Praise the Lord. Hallelujah. Now it was not written for his sake alone. That it was imputed to him. It's not just Abraham alone. Das ist nur für Abraham allein. The Lord is no respecter of man. Der Herr bevorzugt keinen Menschen. You believe like Abraham, you guys. Wir so glauben wie Abraham, können wir auch die gleichen Ergebnisse. Amen. Amen. And it will be imputed unto you as righteousness. Und es wird dir als Gerechtigkeit angerechnet. But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe. On him that raised up Jesus, our Lord, from the dead, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Go to Romans 16, please. Romans 16. Romans 16. Learn to fast what the flesh consider. Lerne das zu fasten, was das Fleisch sieht. Learn to fast it. Lerne das zu fasten. That's the fasting of today. Das ist das Fasten von heute. Going without food. Nicht auf Essen zu verzichten. Romans 16. Römer 16. From verse 16. 16. It says, salute one another with a holy kiss. No, just a holy kiss. ein heiliger Kuss. Amen. Amen. A holy kiss. Ein heiliger Kuss. And there's also evil kiss. Es gibt auch einen teuflischen Kuss. The church of Christ salutes you. Amen. Amen. Now I beseech you, brethren. Mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine which you have learned and avoid them. Somebody getting something here. It's telling you who to avoid. Es warnt uns vor den Leuten, die wir meiden sollen. Amen. Amen. Are you seeing something there? Those to avoid. Leuten, die wir meiden the Lord sollen. Does not want you to move with everybody. Der Herr will nicht, dass wir mit jedem unterwegs sind. Is somebody getting it? It's not moving with everybody. Mit jedem unterwegs sein. It's not being there for everybody. Oder auch nicht für alle Leute da sein. Amen. Amen. Now I beseech you, brethren, mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. Avoid those that will not believe the truth. Meidet die Leute, die Wahrheit nicht glauben werden. And harden their heart die and Herz will not accept the truth. Verhärten und die Wahrheit nicht akzeptieren. Before you know it, you are going to join them. Bevor man es weiß, wird man so wie sie. Amen. Amen. Because after speaking and speaking and speaking, you'll be tired and you start listening to them. Nachdem sie sprechen und sprechen, wirst du auch müde sein und dann ihnen zuhören. Und sie werden die Leute sein, die dir auf einmal die dich lernen. Denn du hast dein Bestes versucht. And it did not work. Es hat nicht funktioniert. And now you are, if you still move with them, they are going to teach you. Wenn du noch weiterhin mit ihnen gehen wirst, werden sie dich beeinflussen. They will now be the one changing you. Sie werden dann die Leute sein, die dich beeinflussen und dich verändern. He said, avoid them. Amen. Wir müssen sie meiden. People don't like it. God's children, they don't like it. Na Gott, gefällt das nicht. You know, for Satan to take you. Damit der Teufel uns nimmt. He will not go through a lion. Wird er nicht durch einen Löwen gehen? Go through a serpent. Er geht durch eine Schlange. Something that is so cool. Etwas, was sehr listig ist. Amen. Amen. That is so quiet. Das sehr listig ist. That you know, if you are even people, no one will even say it's harmful. Niemand würde sagen, dass das gefährlich ist oder bedrohlich aussieht. You know, poison shit, people will not die. Wenn du Mist vergiftest, wird niemand sterben. Because people don't eat shit. Weil Leute essen kein Mist. But if you poison biscuits, wenn du a lot of people Kekse will die. Vergiftest, werden viele Menschen sterben. You can only see the outside, the inside. Also nur das Äußere. That you don't refuse to accept Christ. You was sich weigert, Christus zu akzeptieren, siehst du nicht. Praise the Lord. Halleluja. Vers 18. 18. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good works and false speeches deceive the heart of the simple. You see it? Mm-hmm. Deceive the heart of the simple. Sie verführen die Herzen der Arglosen. Before you know it, you will be interested in what is working for them. Weiß, kriegt man Interesse an den Sachen, money, die ihnen gelingen, wie sie Geld verdienen, wie sie Beziehungen führen, wie sie ihr Leben führen. Sie werden dir Dinge beibringen, nicht vom Herrn wegnehmen. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. Verse 19. 19. For your obedience is come abroad unto all men. I am glad, therefore, of on your behalf that you obey the truth. Dass ihr der Wahrheit gehorsam seid. It is not said because you buy a house, I'm glad. Er steht nicht, weil du ein Haus gekauft hast oder weil ein Auto gekauft hast oder weil du im Lotto gewonnen hast. Because of the truth. Sondern wegen unserem Gehorsam, wegen der Wahrheit, weil du Christus gehorchst. I am glad. Das freut mich. That gives me joy when I hear God's children. Es gibt mir Freude. Ich sehe, wie Kinder Gottes Christus glauben und unantastbar sind, unerschütterlich sind im Glauben, egal was in sie passiert. Und ich danke meinem Vater dafür, für meine Kinder. Amen. Praise the Lord. Halleluja. I am glad, therefore, on your behalf, but yet I will have you wise unto that which is good. What God called good. Das, was Gott gut nennt. Amen. Amen. Be wise unto what Christ called good, and not what this world called good. Amen. Amen. Seid weise zu dem, was Christus gut nennt, und nicht was diese Welt gut nennt. And simple concerning evil. Und unvermischt mit dem Bösen. Simple concerning what the Lord called evil. Unvermischt mit dem, was diese was Christus böse nennt. And not what this world called evil. Nicht, was diese Welt böse nennt. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. What the Lord called evil is what man called good. Weil das, was der Herr gut nennt, ist das, was der Mensch böse nennt. And what man call good is what the Lord call evil. Das, was der Herr bösartig nennt. Again, what the Lord call evil is what man call good. Was der Herr gut nennt, das, was die Welt bösartig nennt. And it's what man call facts. Was der Mensch Tatsache nennt. It is what man call reality. Was der Mensch Realität face nennt. Face the reality, face the facts. Du sollst der Realität ins Auge schauen. Amen. In Tatsachen ins Auge schauen. Facts are never true. Aber Tatsachen sind nicht Wahrheit. They are evil before Christ. Die sind bösartig vor dem Herrn. They are liars. Die sind Lügner. Amen. Amen. That you don't have money in your account. Dass du kein Geld hast auf deinem Konto, das ist eine Lüge. I don't know if somebody's getting it. That you are sick is a lie. Dass du krank bist, ist eine Lüge. Whatever is fighting you, was immer dich bekämpft, das sind Lügner. You see, man can see, you know, naturally, if you just without Christ, they are true. Ohne Christus ist es Wahrheit. But once you come to Christ, they are lies. Sind sie Lügner. Amen. Are you getting it? Let's go to number 13. Let us quickly see something there. Amen. 4. Mose 13. Number 13. Praise the Lord. Halleluja. Some of us already know this, but we need a reminder. Amen. Wir wissen das schon, aber wir müssen uns noch mal erinnern. Amen. Lassen. We need a reminder of all this. Erinnern. Amen. Das alles. Number 13. 4. Mose 13. Remember, Moses sent spies, 12 spies. Mose hat 12 Spione in ein Land, das Land Kanaan genannt, geschickt. And they came back. Und sie sind zurückgekommen. They came back with, you know, 10 of them came back with the natural facts. 10 von ihnen kamen zurück mit den natürlichen Tatsachen. Amen. Amen. You know, when you go to your bank. Wenn du zur Bank gehst and see your account. Und dein Konto siehst. And you know, if you just see how it is. Wenn du dir das anschaust. You know, it's going to speak to you. Das wird zu dir sprechen. The fig tree can speak, your account can speak. Wenn dieser Feigenbaum zu Jesus sprechen konnte, dann kann auch unser Konto zu uns sprechen. You know, once you see it, he's speaking to you. Wenn du es siehst, spricht es zu dir. And you are to reply. Und du musst antworten. Jesus replied. Jesus hat geantwortet. Amen. Amen. The fig tree. Der Feigenbaum. Praise the Lord. Halleluja. From verse 27. 27. And they told him. Okay, from verse 26. And when they went and came to Moses and Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran of Kadesh and brought back words unto them and unto all the congregation and showed them the fruit of the land. And they told him and said, we came unto the land whither thou sendest us. And truly it was flowed with milk and honey. And this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land. And the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. And the Amalekite dwell in the land of the south. And the Hittite and the Jebusite and the Amorite dwell in the mountains. And the Canaanite dwell by the sea and by the coast of Jordan. Verse 30. Praise the Lord. Hallelujah. What do you see? Was learn to wir? See Christ. Wir sollten lernen, Christus zu lernen. Fast those things. Die Dinge fasten. How do you do that? By wie tun wir das? Indem wir Christus sehen. By believing him. Indem wir ihm glauben. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And Caleb, verse 13, sealed the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. But the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. It is true, those people were stronger than them. Es stimmt, diese Leute waren stärker als sie, natürlich gesehen. They are not natural people. Und sind keine natürlichen Menschen. Once you come to Christ, wenn du zum Christus gehst, once you come to the Lord, you are no longer natural. Sind wir nicht mehr natürlich, sondern übernatürlich. You know, it told Gideon, he said, you will beat them like woman. Ihr werdet sie wie einen Menschen schlagen. All of them, 30-something million of them say you will beat them just like woman. 30.000 Männer werdet ihr schlagen wie einen Menschen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, 10 believe the facts, the natural facts. 10 haben den natürlichen Tatsachen geglaubt. Nur 2 haben an Christus geglaubt. Amen. Amen. And they brought up an evil report. Do you see what the Lord called evil? Seht ihr, was der Herr böse nennt? The natural facts, the evil report. Tatsachen sind bösartige Tatsachen. If the doctor says you are going to die, wenn der Arzt sagt, du wirst sterben, ist ein bösartiger Bericht. Not coming from the Lord. Das ist nicht das, was der Herr sagt. Go to what come from the Lord. Geh zu dem, was der Herr sagt. And meditate on what come from the Und sinne über das nach, was der Herr sagt. Are you getting it? Mm-hmm. If everybody are afraid, wenn jeder Angst hat, you know, they have different things that they meditate, that they talk about. Und viele, sie sprechen über viele Sachen, you know, die Angst for haben. Them is evil report. Es geht für sie nur um den Verruf. Go to what the Lord called evil good report. Geh zu dem, was der Herr gute Nachricht nennt. Sein eigenes Wort für dich. Amen. Amen. And they brought up an evil report of the land, which they have searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth all the inhabitants thereof. And all the people that we saw in it are men of a great stature. And there we saw the giant, the sons of Anak, which come to the giants, and we were in their own side as grasshoppers. And we were and so we were in their sight. How do you see yourself? Wie siehst du dich selbst? You see yourself defeated. Siehst du dich selbst als... You pity besucht? Yourself. Mitleidest du dich selbst? Are you getting it? See yourself how the Lord sees you. Sehe ich so, wie der Herr dich sieht. See you as mighty. Er sieht dich als mächtig. Because he lives in you. Weil er in dir lebt. You are no longer somebody just natural. Du bist nicht mehr ein natürlicher Mensch. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. How will if you read verse chapter 14? Wenn wir 14 lesen. You see, you know, they were crying. They were crying because of the natural fact. Sie haben geweint und geschrien wegen der natürlichen Tatsachen. Crying and weeping because of the natural wegen natürlichen Tatsachen. Which does not belong to die nicht ihnen gehören. Amen. Amen. Don't cry for what does not belong to you. Weine nicht um etwas, was dir nicht gehört. Rejoice. Don't allow it to provoke you. Lass nicht zu, dass dich provoziert. Amen. Amen. Don't rejoice and praise the Lord. Freu dich und preise that you don't belong there any dass longer. Du nicht dorthin gehörst. To belong to the Lord. Du gehörst zum Herrn. Praise the Lord. Hallelujah. And the Lord said to me, he said, it is not big money. Und er hat zu mir gesagt, es geht nicht um großes Geld. He said, it is Christ's money. Sondern es geht um das Geld von Christus. He said, there is no money too big for Satan to steal, kill and destroy. Es gibt kein Geld, was zu groß ist, damit es der Teufel nicht zerstören könnte. Amen. There is no money that he cannot take. Kein Geld ist zu groß, dass er es nicht nehmen könnte. It is only what belongs to the Lord that he cannot take. Das kann er nicht nehmen. And that is why the little. Das kleine, you know, if you have millions. Wenn wir Millionen haben. And it's of Satan. Und sie vom Teufel sind. In Psalm 37. Psalm 37. Psalm 37. Vers 16. Psalm 37. It said a little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. A little a righteous man hath. Das kleine, was der Gerechte hat. The little you have is more than enough. Es ist mehr als genug. Praise the Lord. Amen. You look at Jesus, he's an example. Amen. Amen. Two fish and five loaves. Wie Jesus, er nur zwei Fische hat und fünf Brote. It's enough to feed thousands. Er reicht, um Tausende zu machen. He did not need a lorry or a trailer of bread. Er brauchte keinen Lastwagen voll von Brot. I somebody getting it. You know, if we can remember, if we allow the Holy Spirit to remind us of Jesus Christ, how he lived here on earth when he was here. Wenn wir zulassen, dass der Heilige Geist uns daran erinnert, wie Jesus Christus gelebt hat, als er hier auf Erden war. We will never be threatened by anything. Dann würde uns nichts bedrohen. We will never be threatened by anything. Dann würde uns nichts bedrohen. If even nothing is working for auch wenn nichts funktioniert. If nothing is working, that does not mean you don't have victory. Und nur weil nichts funktioniert, heißt nicht, dass du nicht den Sieg hast. If nothing is working, wenn nichts funktioniert, if it is from frypan to fire, wenn es immer schlimmer wird, everything getting worse and going worse, going backward, that does not mean you don't have victory. Heißt das nicht, dass du nicht den Erfolg hast in Christus? Is somebody getting it? What control you should be what is inside. Das, was uns what kontrolliert, is ist das, was innen drin ist, nicht das, was draußen ist. Amen. Amen. You know, the world might see you and call you a failure. Die Welt sieht dich vielleicht an und nennt dich Verlierer. Amen. Amen. You did not learn anything. Nothing is working. Nichts funktioniert. If you start a job, that job is going to end. Wenn du anfängst, wirst du wieder gefeuert. Whatever you put your hands on is going to end. Was immer du berührst, before I know it, it's getting to an end. Geht wieder zu Ende. The Bible says you are to rejoice. Aber die Bibel sagt, wir sollen uns because freuen. You have somebody that never ends. Weil wir haben jemanden, der that's niemals Christ. Endet in unserem Leben. The Christ in you is Christus forever. In uns ist für immer. And that is your victory. Und das ist unser Erfolg. Are you getting it? Amen. His better things are not working for you as a child of God. Dinge für dich als Kind Gottes nicht funktionieren. You are not a child of God and things are working for als you. Dass du kein Kind Gottes bist, aber die Sachen funktionieren für dich. Das because ist cool. No reason to evil change. Denn da gibt es dann keinen Grund, dich zu ändern. um zu Christus zu kommen. You know, as a child of God, if nothing is working for you, just rejoice. Wenn nichts funktioniert, dann freu dich doch einfach. Be proud of it. Sei stolz darauf. Be proud of Jesus. Sei stolz auf Christus in dir. It's your victory. Er ist dein Erfolg. The outside is not your victory. Das Äußere ist nicht dein Erfolg. Amen. Amen. Amen. But, you know, we want to pity ourselves. Wir wollen uns selbst mitleiden. We are sad. Wir sind traurig. Learn to rejoice always. Lernt euch immer wieder zu erfreuen. When nothing is working. Auch wenn nichts funktioniert. Amen. Amen. If nothing is working. Wenn nichts funktioniert. And as you go, you know. I'm saying if your focus is Christ. Ich spreche davon, wenn dein Fokus auf Christus liegt. It is not when your focus is those things. Nicht wenn dein Fokus auf dieser Welt liegt. Amen. Amen. If your focus is pursuing those things. Wenn dein Fokus auf den Errungenschaften dieser Welt liegt. You have a problem. Dann hast du ein Problem. But if your focus is Christ. Aber wenn dein Fokus auf Christus liegt. And nothing liegt, is working und nichts for you. Funktioniert hier. The Bible said, sagt rejoice. Die Bibel, wir sollen uns freuen. Are you getting it? Because he said. Yes, I've not heard. Ohren haben mich noch nicht gehört. Oder Augen gesehen. What the Lord has prepared for those, der Herr den vorbereitet hat, die sich immer wieder für ihn entscheiden. For those that love him. Die ihn lieben. For those that keep on, that die sich keep immer wieder on, für that, ihn entscheiden. You know, never give up die nicht on aufgeben. Amen. Amen. This is not when you are after your own self. Nicht wenn du hinter dir selbst bist. It's all about you. Wenn es nur um dich geht. Then the Lord is not there. Da ist der Herr nicht. Are you getting it, please? Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit helps you to remember Jesus. Der Heilige Geist hilft dir, dich an Jesus zu erinnern als ein Sohn Gottes. That is exactly who you are. Dass das deine Identität ist. So, outside, seems nothing is working. Aber wenn es von außen so aussieht, ob nichts funktioniert. You start a job today, before you know it, it ends. Dass du heute anfängst und morgen ist wieder alles vorbei. If you touch one or that touch, before that touch it, it's been blessed. If you touch it, wenn du eine Sache anfängst, wenn andere eine Sache anfangen, läuft sie bei dir, läuft sie nicht. You know, the Holy Spirit is to help you. Der Heilige Geist muss dir helfen. To remind you, allow him to remind you who you are. Wer du bist. That the Christ in you is who you are. In dir, das ist, not what is outside that you have touched. And not what it did not work. Und that is not who you are. Und nicht dein, und nicht das Versagen. Is somebody getting it? Das ist nicht das, was du bist. You know, for people to kill themselves. Dass Leute sich selbst umbringen. You know, their focus is so much on outside. Ihr Fokus auf dem Äußeren liegt. The problem is not outside. Das Problem ist nicht draußen. Das ist das Innere. In Mark 6. Markus 6. Go to Mark 6, please. Praise the Lord. Halleluja. Mark 6. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you look at this place, you know, we see the little we have, we will curse it. Wir sehen das Kleine, was wir haben, und verfluchen es. Amen. Amen. The little we have, das Kleine, was wir haben, verfluchen wir. The Bible says, bless and curse not. Segnet und verflucht es nicht. Amen. Amen. You know, yeah, Jesus was only having just so little. Jesus hatte so wenig. 34. Let me quickly read. 34. And Jesus, when he came out, so much people, and was moved with compassion towards them, because they were as sheep, not having a shepherd. And he began to teach them many things. And when the day was now far spent, his disciples came unto him and said, this is a desert place, and now the time is far past. Send them away, that they may go into the country round about, and unto the villages, and buy themselves bread, for they have nothing to eat. Jesus was not after just giving people's food here. Jesus war nicht, wollte nicht, dass Leute einfach nur essen. Was teaching us? Wer hat uns etwas beigebracht? How to see him? Wie wir ihn nämlich sehen. No. Verse 37. He answered and said unto them, give ye them to eat. And they say unto him, shall we go and buy 200 penny worth of bread and give them to eat? He said unto them, how many loaves have you? Go and see. And when they knew, they say 5 and 2 fish. Praise the Lord. Hallelujah. In Mark 8, look at Mark 8. Markus 8. From verse 1. 9. 1. Here is feeding people again. Hier füttert er wieder Leute. In those days, the multitude being very great and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him and said unto them, I have compassion on the multitude because they have been with me 3 days. I have nothing to eat. You know, I love this place very well. If people can be with me 3 days teaching them, that would be great. Ich mag diese Stelle, dass Leute 3 Tage 3 days diese Predigt hören. Nothing to eat. Und es gibt nichts zu they essen. Not, you know, they were not fasting. Sie haben nicht gefastet, sondern sie haben einfach nur zugehört. But they were so, you know, the concentration. Weil sie so konzentriert waren. You know, that you don't even remember food. Dass du es vergisst zu you essen. Know, there are things on air today that es gibt Dinge auf Erden, die food. Unser Herz vom Essen sogar wegnehmen. When you see terrible things sometimes, you wenn can du enjoy was Schlimmes food, siehst, hast du gar keinen Hunger mehr. You don't even remember if there's anything food. Du erinnerst dich schon nicht mal an Essen. But here it was good news. Hier war es gute Nachricht. You know, they did not even remember. Wir haben es vergessen zu essen. Not looking of time. Wir haben nicht auf die Zeit geschaut. What is the time? Today is all about what is the time. Heute geht es nur um die Zeit. We are so busy. Wir sind so beschäftigt mit der Zeit. We look at the time always. Wir schauen ständig auf die Zeit. I want to go, I want to go. Wir wollen gehen, wir wollen gehen. I have compassion on the multitude because they have been with me 3 days. I have nothing and have nothing to eat. And if I send them away fasting on their own houses. You know, here is a fasting. Why? Because there was nothing to eat. Hier hat er fast gesagt, weil es einfach nichts zu essen gab. It was not that we are going without food so that the Lord will provide them something. Es war kein bewusstes Fasten, damit der Herr sie versorgt. Sondern there was nothing to eat. Es hat sich einfach so ergeben, weil es kein Essen gab. You know, sometimes you don't eat from morning to evening. You are fasting also. Manchmal essen wir einfach so nicht von morgens bis abends, weil wir beschäftigt sind. Fasting means without, going without. Und Fasten without food, bedeutet auf etwas something. Verzichten. Auf etwas Amen. Verzichten. Praise the Lord. Halleluja. And if I send them away fasting on to their own houses, they will faint by the way, for divers of them came from far. And the disciple answered him, from whence can a man satisfy this man with bread here in the wilderness? Amen. Amen. How are we going to feed these people in the wilderness? Wir werden diese Leute satt machen in der Wüste. Praise the Lord. Hallelujah. And he asked them, how many loaves have you? And they say 7. And he commanded the people to sit down on the ground. And he took the 7 loaves and gave thanks and break and gave to the disciples to set before them. And they did set them before the people. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, he blessed, he did not curse. Er hat es gesegnet und nicht verflucht. He did not curse the little. Er hatte das Kleine, was er hat, nicht verflucht. Learn to bless whatever. Lerne das, was zu segnen, was du hast. Amen. Amen. You know, you might not have anything at all. Vielleicht hast du gar nichts. But you have the life of Christ. Aber du hast das Leben von Christus. That alone is enough for das you to rejoice. Reicht, um dich zu freuen. And to thank him and to praise danken, him always. Ihn zu preisen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So schnell. Praise the Lord. Halleluja. You know, if you, no matter how small the little things you have. Egal wie klein das ist, was du hast. If you can remember Jesus, wenn du dich an Jesus erinnern kannst, you will be happy. Wirst du dich freuen können. If you can remember Jesus, wenn du dich an Jesus erinnerst, you are fasting. Dann fastest du. Amen. Amen. That is how you fast. So fastest spiritually. Du geistlich. Fasting your unbelief. Dein Unglauben. Your fear and doubt. Deine Ängste und Zweifel. Fear of I don't have enough. Dass du nicht genug hast. Amen. Amen. You know, there's fear of I don't have enough. Es gibt eine Furcht davor, dass du nicht genug hast. Are you getting it? I don't have enough. Ich habe nicht How genug. Am I going to make it? Wie soll ich es schaffen? It's always I don't have enough. Es ist immer wieder diese Angst vor nicht genug haben. No trailer of fish here. Aber hier ist keiner. No trailer of kein Lastwagen voll von Brot und Fisch. You know, that's what the world today we need. Das ist das, was die Welt braucht. A trailer or a lorry of bread. Ein Lastwagen voll von Brot. Amen. Amen. You know, that is what we will believe we have something. Das meinen wir. To have just a little boy's meal is not. We don't believe we have anything. Aber einfach um. Einfach nur das Mittagessen von einem kleinen Jungen hätten, das würde nicht reichen. A little boy's meal. We don't believe we have anything. Wir meinen, wir haben nichts, weil es zu wenig ist. When we see it as just nothing. Als nichts. I only need Christ. Ich brauche einfach nur Christus. And I have him. Und den habe ich. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Let us stop here and then continue from here. Amen. Amen.